Diese aggressive NATO-Struktur, die soll ja auch ausgedehnt werden. Also der Versuch einer Osterweiterung durch ja, zum Beispiel den Beitritt der Ukraine, der dürfte ja erstmal in diesem Krieg jetzt gescheitert sein, im Osten der Ukraine. Aber es gibt trotzdem Länder, die eventuell zur NATO beitreten wollen. Welche sind denn das? Also es gibt momentan zum Beispiel ernsthafte Bemühungen von Seiten der NATO, ihre Handlungsmöglichkeiten Richtung Skandinavien, also Richtung Norden, auszudehnen. Dazu wird einerseits diskutiert, dass Finnland und Schweden Mitglieder der NATO werden sollen. Die Bevölkerung dort ist nicht so glücklich darüber. Das ist schon mal gut, das ist eine gute Grundlage für Widerstand. Gleichzeitig macht die NATO unterhalb der Schwelle des tatsächlichen Beitritts eine ganze Reihe von Dingen, um diese beiden Länder noch enger an die NATO heranzuführen. Deswegen haben die zum Beispiel mit Schweden ein Abkommen abgeschlossen, das es ermöglicht, dass die NATO und Schweden zusammen ganz intensiv militärische Manöver durchführen kann, was zum Beispiel in einer wunderschönen Region, die ich vor kurzem auch besucht habe, in der Nähe von Göteborg, das ist eine Region mit vielen Inseln, Meer, aber wo sehr, sehr viele Menschen leben, dort kann bis jetzt das schwedische Militär an wenigen Tagen im Jahr Manöver durchführen und durch ein sogenanntes Host Nation Support Agreement, also ein Gastlandvereinbarung für die NATO, ist es zukünftig möglich, dass in dieser Region ungefähr an einem Drittel aller Tage im Jahr Manöver durchgeführt werden können, wirklich scharfe Munition abgeworfen werden kann, wo Menschen, die in der Region leben, dazu verdonnert werden können, nur sich im Haus aufzuhalten, sich nicht mehr auf Straßen zu bewegen und so weiter. Das ist ein ganz massiver Eingriff, also sowohl sozial als auch ökologisch als auch finanziell relativ weitgehend, was da beschlossen worden ist, was richtig zeigt, wie ernsthaft die schwedische Regierung zusammen mit der NATO es vorbereitet, hier eng zu kooperieren und tatsächlich reale Kriegsvorbereitungen zu treffen. In Finnland wird gerade Ähnliches besprochen und all das zeigt mir, dass wir tatsächlich in Europa mit einer Situation einer Vorkriegszeit zu tun haben. Und selbst wenn die Wahrscheinlichkeit für das, was ich beschreibe, dass es wirklich zu einem Krieg wird, bei 1 oder 2% nur ist, also relativ gering ist, ist mir diese Wahrscheinlichkeit zu hoch, weil wenn es tatsächlich zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommt, dann wird das unter anderem, weil wir auch Atomwaffen im Spiel haben, etwas sein, das niemand überleben kann. Und umso dringlicher ist es eben genau davor zu warnen. Und ich halte diese skandinavische Erweiterung, egal ob es jetzt offizielle Mitgliedschaft oder nur diese Kooperation ist, die ich beschrieben habe und auch nur in Anführungsstrichen, ich halte all das für eine sehr gefährliche Entwicklung und bin deswegen auch ganz froh, dass Menschen aus Schweden und aus Finnland mit bei den Protesten in Warschau dabei sein werden, um klarzumachen, wie sehr sie diese Entwicklung für falsch halten. Nach Warschau und was wird dort passieren? Also es gibt ein Treffen der NATO-Spitze, der Länder von Türkei bis USA. Und wo findet das statt und wo finden die Proteste statt? Das Interessante ist, der NATO-Gipfel findet relativ in der Mitte Warschaus statt, in einem großen Stadion. Und das Ganze wird stattfinden, also der offizielle Gipfel am 7. und am 8. Juli, allerdings strikt abgeschirmt von der Bevölkerung, obwohl die Mehrheit der Menschen in Polen durchaus eher auf Seiten der NATO sind. Und gleichzeitig oder nicht ganz gleichzeitig, nämlich ab dem 8. Juli, also ab dem letzten Tag des offiziellen Gipfels, wird es zuerst mal einen Gegengipfel von verschiedenen Friedensgruppen aus Polen, aber auch aus anderen europäischen Ländern geben. Am 9., also direkt nach dem NATO-Gipfel, wird es eine Demonstration geben, eine international unterstützte Demonstration, auch diverse Kulturbeiträge und am 10. Juli wird es eine Fortsetzung des Gegengipfels geben, wo gemeinsam überlegt wird, wie wir in verschiedensten europäischen Ländern, aber auch in den USA, es wird auch Vertreter der USA vor Ort geben, tatsächlich diese Proteste gegen das, was die NATO dann geplant haben wird, diese Proteste tatsächlich auch ein bisschen verstärken können und mehr Unterstützung dafür bekommen. Und da werden genau diese zwei, da eigentlich sogar drei Punkte im Mittelpunkt stehen. Der eine Punkt wird die hohen Militärausgaben sein. In vielen Ländern wird ja zum Beispiel massiv im sozialen Bereich gekürzt, gleichzeitig dann für das Militär mehr Geld ausgegeben. Also das als eine Kampagnenachse. Die nächste Kampagnenachse, die auf der Tagesordnung steht, ist eben der Kampf gegen atomare Rüstung. Und die dritte ist zu sagen, Stopp mit der Aufrüstung an der NATO-Ostflanke und wieder zurück zur Deeskalations- und Entspannungspolitik. Also diese drei Achsen werden dann beim Abschluss der Friedenskonferenz in Warschau auf der Tagesordnung stehen. Wir hoffen, dass die Medien auch ein bisschen darüber berichten werden. Und wie groß werden diese Proteste sein, da ja eher Osteuropa schwierig ist? Ja, das Interessante ist, wir haben schon gezittert, ob überhaupt die Demonstration zugelassen wird oder nicht. Da in Polen gerade, man kriegt es ja aus den Medien mit, die Frage von demokratischen Rechten nicht besonders gut bestellt ist, aber die Demonstration ist genehmigt, also es ist eine Demonstrationsroute auch klar, die sehr dicht auch an den Tagungsort heranführt, die prominent verlaufen wird. Wie viele tatsächlich in Polen sich beteiligen werden, ist unklar. Das Interessante ist, obwohl die NATO eigentlich einen sehr guten Rückhalt in der polnischen Bevölkerung hat, durch die vielen Proteste, die es in letzter Zeit in Polen gegeben hat, die Protestwilligkeit in Polen durchaus zugenommen hat, und wir hoffen dann, dass es zumindest einige Tausend sein werden, die dort demonstrieren werden. Es wird sicher keine Hunderttausender Demonstration werden, aber insgesamt ist die Protestwilligkeit in Polen gerade relativ hoch, sodass es durchaus eine ernstzunehmende Demonstration werden wird.